Willkommen zu unserer Ursendung. Bislang wurden sämtliche Romane des in den USA lebenden Schriftstellers Raymond Federman auch für das Hörspiel bearbeitet. Wir denken an Die Nacht zum 21. Jahrhundert, Die Stimme im Schrank, Alles oder Nichts, Der Pelz meiner Tante Rachel, Take It or Leave It. Die Reihe lässt sich fortsetzen, unter anderem auch mit Theaterstücken oder mit Wort-Musik-Performances. Federman, 1928 in Paris geboren, Sohn jüdischer Eltern, überlebte versteckt in einem Schrank, später als Flüchtling auf einem Bauernhof in Südfrankreich. Seit 1947 wohnt, schreibt und lehrt er in San Diego, immer wieder mit Abstechern nach Europa. Im Anschluss an unsere Ursendung senden wir einen Ausschnitt aus einem Gespräch vor Publikum im Hackeschen Hof und Hörtheater in Berlin, in das alle zwei Wochen zu Voraufführungen von Hörspielen und Features eingeladen wird. Eigentlich könntest du mich auf der Fahrt nach Cannes endlich mal auf der Farm vorbeischauen lassen. Ist doch kein großer Umweg. Ja, das habe ich auch vor. Ihr fahrt ja schon durch Frankreich. Stimmt. Wir sind begeistert von den kleinen Nebenstraßen hier, überwölbt von herrlichen Alleen mit uraltem Baumbestand. Wir finden auch die kleinen Restaurants toll. Le Petit Restaurant de Campagne, wo man sich vollstopfen kann mit all den köstlichen Pâtés und Fromage, den Crème Caramel und Vin du Pays. Ich werde eine exquisite Petite Campagne bestellen. Erika zieht die Petite Foie Gras vor. Sie wird sie noch besser finden, nachdem sie deine probiert hat. Dann verdrücke ich ein Escalope de Veau avec frites et haricots verts. Erika wählt le magret de canard avec une purée de navet et une tomate farcie. Ich werde euch das alles genießen lassen. Das wird unbeschreiblich sein. Selbst mir fehlen die Worte. Die Farm. Hörspiel nach dem Roman von Raymond Federman. Bearbeitung und Übersetzung aus dem Amerikanischen, Gabi Hartl. Danach une salade d'endives au noir und le plateau de fromage. Le Cantal était superbe. Erika nimmt dann noch eine Tarte aux fraises und ich die Crème Caramel. Also eines muss man den Franzosen ja lassen. Die wissen, wie man sein Land von der Schokoladenseite zeigt. Die Bäume und Flüsse, die Felder, Wiesen und Wälder, die Kühe auf der Weide, die Bauernhöfe, die alten Schlösser und noch älteren Kirchen. Alles liegt so hübsch, ordentlich da, genau wie es sein soll. Man fühlt sich einfach gut, wenn man durch so eine Idylle fährt. Autant suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Von wem war das? Was? Das Gedicht. Na, von Lamartine. Französischer Romantiker der schlimmsten Sorte. Bei dem weinerlichen Zeug kommen dir die Tränen vor Lachen. On écoute chanter dans son cœur le petit air que fredonne le moteur. Das könnte so schön sein, durch Frankreich zu rasen, wenn sie dir nicht alle 10 Kilometer Geld abknöpfen auf dieser verdammten Autoroute. An der Péage, der Mautstelle, falls du das Wort im Lexikon nicht findest. Die Franzosen denken sich ja gern für jede Lebenslage ein neues Wort aus, damit sie auf keinen Fall ein Fremdwort in den Mund nehmen müssen. Vor allem kein englisches. Weißt du, wie die hier zu einem Stau sagen? Un bouchon. Genau, ein Stopfen. Und wenn der Verkehr schön fließt, ist er fluide. Das hört sich an, als wenn die Autofahrer entweder Verstopfung haben oder Durchfall, je nach Verkehrslage. Wird das jetzt wieder eine Geschichte über Scheiße? Kommt drauf an, wie es läuft. Schweif nicht ab. Tut mir leid, mir ist momentan danach zumute. Eigentlich klar, dass die Franzosen ihre Sprache mit den Zähnen verteidigen. Ich sage bloß Japan. Wir kennen das ja. Wenn man durch Tokio läuft, kommt man sich vor, als wäre man in einem englischen Wörterbuch voller Druckfehler gelandet. Die Franzosen müssen ihre Sprache natürlich auch verteidigen, weil ihre Wirtschaft so mau ist, als Ablenkungsmanöver sozusagen. Sogar Kalifornien hat sie auf ökonomischem Gebiet schon überholt. Haben wir neulich bei USA Today gesagt. Ausgerechnet Kalifornien mit der abgekupferten Weinbaukultur. Wie peinlich. Dabei sind die Franzosen selber schuld. Wenn sie sich damals volle Kanne an Hitler rangeschmissen hätten, statt scheinheilig unter der Decke mitzumischen, würden sie jetzt nicht auf Platz 5 der Weltwirtschaft rumdümpeln. Dann hätte Amerika La Belle France nämlich erstmal ordentlich platt gemacht und dann wieder anständig aufgebaut, wie Japan oder Deutschland. Und Frankreich wäre jetzt auf Platz 2 der Weltwirtschaft. Hinter Amerika natürlich, aber vor Japan und Deutschland. Die Amerikaner stehen nämlich auf französische Sachen. French fries, French toast, French perfumes, French cheeses, French wines, French lingerie, French kisses, French girls. And especially the French countryside. So, Federmann, jetzt aber mal ran an die Farmgeschichte. Dabei bin ich schon mittendrin, das hört man doch hoffentlich. Federmann und seine Frau Erika mit dem Auto unterwegs nach Cannes machen einen Umweg über Montflacon und suchen die Farm, auf der Federmann als Junge gearbeitet hat. Bitteschön, zentrales Thema eingeführt. Ich habe für das Ganze auch schon einen Arbeitstitel. Zurück zum Misthaufen. Retour au fumier. Genau so, polyglott über den Ozean der Seiten verstreut. Darum bin ich ja hier. Unterwegs auf dieser bescheuerten französischen Autobahn und suche den Hof, um zu sehen, was mir so einfällt, wenn ich ankomme. Nach 60 Jahren. Genügt dir denn nicht der Schrank als Erinnerung? Der Wandschrank auf dem Treppenabsatz, in den mich meine Mutter morgens um 4:30 schiebt, kurz bevor sie und die anderen abgeholt werden. Mein Vater und die beiden Schwestern. Deportiert. Von der Gestapo. Und der französischen Polizei. Auf Französisch natürlich. Das ist das Letzte, was ich von ihr höre. Einmal nach dem Krieg bin ich noch mal hingegangen. Simon Federmann. Da habe ich schon lange in Amerika gewohnt. Marguerite Federmann. Ich bin nach Paris gefahren, in die Rue Louis-Roland und habe nachgeschaut. In der Wohnung und im Wandschrank. Sarah Federmann. Ob ich was finde und ob etwas zu mir spricht. Jacqueline Federmann. Aber da war nichts. Erika mag den Titel nicht. Sie findet die Kirschbäume besser. Aber mir ist das zu kommerziell. Ich habe ja selbst viel rumprobiert. Zurück zur Farm, knietief im Mist, die Kirschbäume, aus Liebe zur Kuh, mein Leben im Stall. Dann habe ich mich aber doch fürs Schlichte entschieden. Die Farm, La Ferme, eine nostalgische Geschichte für Bigleux. Bigleux, das war der Hund, mein einziger Freund. Ein Bouvier de Flandre. Er hieß natürlich anders, aber für mich war er Bigleux. Er hatte nur ein Auge. Das andere vermutlich im Kampf verloren. Ohne den Hund hätte ich das alles höchstwahrscheinlich nicht überlebt, damals auf dem Hof. Ganz allein. Mit all der brutalen Scheißarbeit. Zuerst bringen Sie mir bei, wie man die Heugabel richtig hält und einen Rechen oder einen Spaten. Das ganze Zeug, was man eben braucht, um ein Feld zu bestellen und Sachen anzubauen. Dann lerne ich, wie man den Stall für die Kühe fertig macht und den Mist auf die Mistkarre schaufelt. Mensch, hat mir die Hände wehgetan damals. Dauernd, immer Blasen an den Händen von den rauen Gerätestielen. Und die Füße aufgeschürft von den Holzclogs. Meine Sabots sind blutiger Ernst. Grob geschnitzt aus einem einzigen Holzblock. Mit Splittern und scharfen Kanten. Fertig. Man braucht Wochen, um sich an die Dinger zu gewöhnen. Und selbst wenn man endlich damit laufen kann, knickt man immer wieder um beim Gehen. Socken gibt es natürlich keine. Die sind auch nur hin bei dem rauen Holz. Wir stopfen Stroh rein im Winter, um die Füße warm zu halten. Tolle Idee. Man rutscht dann ständig rum in den Clogs. Und wenn man zum Beispiel im Stall auf der Leiter steht und eh schon alle Hände voll zu tun hat mit Heuschaufeln und Strohschütten, dann kommt es natürlich vor, dass einem zu allem Überfluss auch noch der Schuh wegrutscht und runterfällt. Natürlich landet der meist in einer Bouse de Vache, einem Kuhfladen. Dann muss man ihn mit Wasser auswaschen, kaltem natürlich, warmes gibt's nur zum Kochen, und hat dann einen schön kalten, nassen Klork und pieksiges Stroh am Fuß. Tolles Gefühl. Aber wenn ich mit den Kühen auf die Weide gehe, ist alles besser. Dann kommt Bigleux mit. Als Hirtenhund war er eine völlige Flasche. Er musste aufpassen, dass die Kühe ihm keinen Tritt verpassen, wenn er ihren dünnen Beinen zu nahe kam. Aber mich mochte er. Die Kühe rupfen das frische Gras ab. Ein schönes, sanftes Geräusch. Und ich sitze auf der Wiese oder auf dem Zaun und erfinde Geschichten. Mein Held ist immer der gleiche. Ein Mann, der fliegen kann wie ein Vogel. Er stellt sich einfach an eine steile Klippe, breitet die Arme aus, springt in die Luft und fliegt weg. In ferne Länder. Er kämpft gegen die Bösen und rettet die Guten. Natürlich ist er unsterblich. Ich taufe den siegreichen Kämpfer Moanu und würde was drum geben, so zu sein wie er. Du warst also schon damals ein Geschichtenerzähler. Nur wenn mich der alte Mistkerl auf die Weide geschickt hat. Bon. C'est l'heure d'amener les vaches dans la prairie. Lozy hieß er. Habe ich mein Leben lang nicht vergessen. Interessant, was man sich so merkt. Lozy wusste nicht, wie gern ich die Kühe hüten ging, weil ich da träumen konnte, vielleicht sogar schwimmen im Sommer. Aber nur, wenn der alte Mistkerl ganz weit weg war. Aber wenn ich allein bin, ziehe ich schnell die Klamotten aus und rein ins Wasser. Am späten Nachmittag ist es besonders schön, wenn die langen Schatten der Trauerweiden über der weich glänzenden Wasseroberfläche schweben. Erst schwimme ich ganz schnell flussabwärts und dann mit kräftigen Zügen gegen die Strömung zurück zu meinen Klamotten. Manchmal kommt Bigleux mir nachgesprungen und versucht mitzuhalten. Aber ich bin der bessere Schwimmer. Nach dem Krieg bist du ja richtig gut geworden. Rückenschwimmen im Verein, viele Wettkämpfe. Und 1948 hättest du es fast zu den Olympischen Spielen geschafft. Aber das habe ich ja schon alles in Take It or Leave It erzählt. Mais fais bien attention, petit con. Que n'aille pas bouffer la luzerne du voisin dans le champ d'à côté. Sinon, t'auras mon pied au cul. Lozy brüllt schon, wenn ich bloß mit den Kühen losgehe. Er hat eine panische Angst, dass unsere Kühe beim Nachbarn fressen. Das sieht man natürlich nicht gern auf dem Land. Aber brüllen tut er auch ohne Angst vor den Nachbarn. Und mindestens zwei, der mir in den Arm werfen kann, es falsch machen, Mist ins Gesicht. Und was mache ich nicht alles falsch? Ich habe ja von nichts eine Ahnung. Und außerdem als Kind zwei linke Hände. Hab ich heute noch. Ich übrigens auch. Und stinken tut der alte Lozy. Er findet, dass ich das so gehört für einen Mann. Später stinke ich sicher genauso, weil es in diesem Tagesablauf einfach keinen Platz gibt für Körperpflege. Aber mir ist es wenigstens peinlich. Anfangs wasche ich mir wie zu Hause morgens das Gesicht und putze mir die Zähne. Mit einer geklauten Zahnbürste vom Sonntagsmarkt in Montflaquin. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Le petit con se lave les dents maintenant. Eines Tages erwischt mich der alte Drecksack beim Zähneputzen, reißt mir die Bürste aus der Hand, wirft sie ins Feuer und guckt zu, wie sie schmilzt. Dann bekomme ich den obligatorischen Tritt in den Hintern. C'est tout ce qu'il nous faut. Une tapette dans notre ferme. So einfach ist das. Wer sich auf einem Bauernhof die Zähne putzt, ist eine Schwuchtel. Journée de la pleine lune. Au sommet de la dune, à caresser de loin ton chien. 3 Jahre lang habe ich mich abgerackert, Tag ein, Tag aus, mich dabei so merkwürdig fremd gefühlt in meiner Haut. Wie abgetrennt von mir. Die Farm, eine nostalgische Geschichte für Bigleux, soll das Ganze also heißen. Ich sag dir, mein Junge, wenn das eine nostalgische Story wird, dann checkst du besser mal ab, was nostalgisch eigentlich heißt. Ist toll, so ein Wörterbuch. Steht alles drin, was du für eine Geschichte brauchst. Also, Nostalgie. Da steht Heimweh. Der Wunsch, heimzukehren. Gleichbedeutend mit Überleben oder Genesen oder gerettet werden. Gerettet werden? Interessant. Große Sehnsucht nach Familie und Freunden. In meinem Fall? Simon Federmann, weg. Marguerite Federmann, weg. Sarah Federmann, weg. Jacqueline Federmann, weg. Schwere Melancholie, hervorgerufen durch ausgedehnte Abwesenheit von zu Hause oder Geburtsort. Abnorme Sehnsucht nach einer romantisierten Zeit, nach einem unwiederbringlichen Zustand oder Ort der Vergangenheit zurückzukehren. Ich frage mich schon seit 60 Jahren, was ich wirklich erlebt habe auf dem Hof. Meine Erinnerung ist so schwammig. Vielleicht, weil mein Gefühl so schwammig war damals. Ich habe immer nur auf alles reagiert und mich so gut es ging durchgeschlagen. Und dauernd hat mir irgendwas wehgetan von der Schufterei. Die Hände immer voller Blasen und Schnitte. Ja, das hatten wir doch schon. Ja, aber mein Körper und ich in der Welt damals, da hat doch nichts zusammengepasst. Ich war meinem Alter zwar körperlich weit voraus, hatte aber nicht die leiseste Ahnung, was ich damit anstellen sollte. Oder wer ich überhaupt war und was einmal aus mir werden sollte. Ich schämte mich dauernd, fühlte mich wie ein Nichts, ein Bauernarsch. Plötzliche Melancholieanfälle, steht auch noch im Wörterbuch. Solche Anfälle hatte ich dauernd auf dem Hof. Wenn ich deine Definition von Nostalgie höre, kommt es mir fast so vor, als sei die Farm irgendwie mein Zuhause geworden. Der Ort, an dem ich geboren wurde. Oder besser wiedergeboren. Vor Sonnenaufgang auf den Beinen, zum Ausmisten, Kühe melken, Futter für die Schweine machen, für die Hühner, Enten, Kaninchen, Gänse, für den ganzen verdammten Zoo der sogenannten domestizierten Tiere, die ihr Leben lang nichts anderes tun als fressen und scheißen, bis wir sie schlachten und essen und dann selbst wieder ausscheiden. Und all diese Scheiße kommt wieder in den Boden zurück, damit die Sachen wieder wachsen. Nahrhafter sind wegen all dem Mist. Und so weiter und so fort. Ein tolles System, die Natur. Fängt immer wieder von vorne an, mit Hilfe der Scheiße. Du bist ja richtig fixiert auf den Mist. Als ob du dich an sonst nichts erinnern würdest. Ja, ist es denn ein Wunder? Du hättest mich mal sehen sollen, wie ich da stand, wenn ich das klebrige, stinkende Stroh vom Boden hochheben musste, das unsere 30 Kühe nachts schön voll gemacht hatten, um es dann mit Karacho aus dem kleinen Fenster in der Stallwand auf den Misthaufen zu werfen. Wenn das Fenster verstopft war, musste ich raus, auf den Misthaufen steigen und das Zeug rauspulen. Sowas zeichnet dich fürs Leben. Ich habe 3 Narben, alle mit einer Geschichte. Behalte sie für dich, wird ein anderes Buch. Neulich habe ich in der New York Times gelesen, dass ein paar Leute den Chemin de Fer verklagen, weil die französische Bahn im Krieg so toll für die Nazis gearbeitet hat. Hat das was mit mir zu tun? Ja, vielleicht schon. Aber was soll es? Die Überlebenden werden eh längst das Zeitliche gesegnet haben, bis der Chemin de Fer sich endlich bequemt, sich der unverzeihlichen Ungeheuerlichkeit zu stellen. Außerdem habe ich den Zug ja verpasst. Er ist abgefahren, bevor ich zum Bahnhof kam. Machen wir weiter. Okay, nochmal von vorn. Erika und du, ihr kommt mit 3 Stunden Verspätung in Paris Charles de Gaulle an. Ihr schlaft den Jetlag weg und startet gleich durch. Nein, halt. Nicht gleich. Ein kleiner Umweg muss drin sein. Ein Umweg nach Paris Montrouge, wo mein amerikanischer Stiefsohn jetzt wohnt, mit seiner amerikanischen Frau und den beiden Kindern. Nur ein paar Häuser weiter von Steves Wohnung steht nämlich das Haus, in dem ich damals gewohnt habe. Stell dir vor, Steve hat ein Haus gekauft in der Straße, in der ich meine Kindheit erlitten habe. Wenn das kein schöner Zufall ist. 4 Juden ziehen vor 60 Jahren aus und 4 neue Juden ziehen 60 Jahre später wieder ein. Das erinnert mich an etwas, das ich mal irgendwo aufgeschnappt habe. Die natürliche Erfahrung bestätigt, dass Treppenstufen gleichzeitig nach oben und nach unten führen. Das kennen wir alle. Folglich können Treppenstufen des Schicksals und der Existenz Gottes lösen. Was willst du damit sagen? Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde nur, es passt ganz gut hierher. Lieber zurück zu Steve. Der wohnt jetzt schon länger in Frankreich, als ich da je gelebt habe. Ich war 19 Jahre lang in diesem beschissenen Land, bevor ich nach Amerika kam. Das ist nicht zu fassen. Das heißt, ich habe mich 54 Jahre lang in der englischen Sprache und der Unwirklichkeit Amerikas herumgetrieben. Ist doch kaum zu glauben, dass jemand so lange da bleibt. Amerika, das Land der falschen Versprechungen, das deine Illusionen im Voraus verheizt. Amerika wuchert in dir, löscht deine Herkunft und du vergisst, wer du einmal warst. Weißt du, was so ein dahergelaufener französischer Dichter mal zu mir gesagt hat? Ich fand ihre Lesung toll, aber sie sprechen Französisch mit englischem Akzent. So ein Arschloch. Ich könnte ihn begraben unter meinem lupenreinen Pariser Proletarier-Akzent. Quel petit con. Gleiche für Cuir à neuf au lieu de faire de la poésie. Dann kann's ja jetzt losgehen ins pittoreske Montflaquin, Département Loire-et-Garonne. Hübsches Städtchen. In der Nähe von Agen, das mit den berühmten Trockenpflaumen. Den köstlichen Pruneau d'Agen aus dem glühend heißen Ofen. Ah, muss ich dir auch von erzählen. Später. Erinnere mich dran. Der französische Untergrund war ziemlich aktiv da während des Krieges, weil jede Menge Leute vor den Deutschen untergetaucht sind. Das sagen die viel zu selten, dass die meisten in der Résistance Kommunisten waren, Ausländer oder Juden. Zwei Cousins von mir haben auch mitgemacht im Widerstand, Boris und Robert. Den Jüngeren, Robert, hat's erwischt. Einen Tag vor der Befreiung, im Wahnsinnspech, in den Rücken geschossen. Und Boris, der kleine Jid, hat nach dem Krieg eine Medaille gekriegt für seinen Einsatz. Die Eltern sind in Auschwitz gestorben, ausgelöscht, wie meine. Boris wurde verschont, wie ich. Nach dem Krieg ist er Schneider geworden. So, jetzt bleib mal im Montflaquin. Streng genommen warst du da ja gar nicht allein. Aber nur streng genommen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass meine Cousins, wie ich, dem Grand Raffle von 42 entkommen waren. Und was die Verwandtschaft mütterlicherseits angeht, die sich im Montflaquin versteckt hat, um die habe ich immer einen Bogen gemacht. Dann mach ihn auch jetzt. Das haben wir doch schon alles im Pelz meiner Tante Rachel erzählt. Irgendwann erzähle ich vielleicht mal die Geschichte, wie ich mich nachts im Gare de Montparnasse in den Zug geschlichen habe. Ich hatte keine Ahnung, wohin er fährt. Und einfach angenommen, dass er mich nach Süden bringt, als ich nach ein paar Stunden Fahrt über die Demarkationslinie zwischen der freien und der besetzten Zone Frankreichs fuhr. Trotzdem hätte ich im falschen Zug sitzen können. Meiner hätte ja immer noch die Richtung wechseln und nach Osten abbiegen können, während er durch die Nacht raste. Und mir wäre das vielleicht gar nicht aufgefallen. Ich bin ja ab und zu eingedöst in meinem Güterwaggon. Als ich dann durch die Ritzen der Tür das Schild Loire-et-Garonne sah, da fiel mir ein, dass Onkel Maurice sich hierher abgesetzt hatte. Und als der Zug in einer Kurve ein bisschen langsamer fahren musste, sprang ich einfach ab. Keine Ahnung wo. Ich landete im Graben, als die Sonne gerade aufging. Ein Glück, so konnte ich nämlich meinem Schatten folgen. Keine Ahnung, wie viele Kilometer ich gehumpelt bin, bevor ich endlich einen Bauern im Feld hocken sah, den ich fragen konnte, wo Montflaquin liegt. 20 Kilometer von hier, grummelte er. Dans cette direction. Tout droit, tout droit. Und er macht mit der Arbeit weiter, ohne sich um meine zerrissenen Klamotten und die blutigen Knie zu kümmern. Wieder so ein Wahnsinnsglück. Wenn es nämlich 150 Kilometer gewesen wären nach Montflaquin, würdest du wahrscheinlich eine völlig andere Geschichte erzählen. Wenn überhaupt. Stimmt. Die Deutschen waren zwar noch nicht in der freien Zone, aber die französische Miliz war auch nicht zimperlich und verhaftete auf der Straße herumirrende Juden oder Kommunisten, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich komme also gegen Mittag bei der Verwandtschaft an. Onkel Maurice, Tante Ninette, mein Cousin, der faule Leon, und meine Oma mütterlicherseits. Die hätte ich fast vergessen. Ich konnte sie nie leiden. Wie die glotzen, als ich plötzlich vor ihnen stehe. Nach meinen Eltern, meinen Schwestern fragen sie gar nicht erst. Sie wissen natürlich genau, was passiert ist. Klar können sie mich nicht vor die Tür setzen. Erstmal nicht. Also machen sie Platz am Tisch und ich bekomme was zu essen. Alles ist mucksmäuschenstill. Nur ab und zu wird ein bisschen gejammert. Auf Französisch? Wo denkst du hin? Auf Jiddisch. Dann muss ich für die liebe Verwandtschaft die Drecksarbeit machen. Spülen, putzen, Betten machen, Staub wischen. Und eine Woche später tauscht mich Onkel Maurice gegen zwei Hühner ein. Wie bitte? Das hast du ja noch nie erzählt. Ist mir ja auch gerade erst eingefallen. Komisch, was einem so durch den Kopf geht, wenn man sich erstmal in die richtige Richtung bewegt. Eine dicke Bauersfrau kommt also in den Schneiderladen von Onkel Maurice. Er flickt den Bauern gegen Naturalien die kaputten Klamotten. Er lebt nicht schlecht dabei. Es gibt eben Leute, die kommen immer wieder auf die Beine. Ich rutsche gerade auf den Knien herum und fische mit einem Magneten wie blöd Stecknadeln aus den Ritzen zwischen den Dielen. Dann kommt sie also rein, um irgendwas abzuholen und jammert, oh je, all die Arbeit. Und ich ganz allein mit der Tochter. Der Mann ist in Deutschland und schuftet in einer Munitionsfabrik wie viele Männer hier. Abkommandiert von den Nazis. Und die Frauen, die Kinder und die Alten stehen allein da mit der ganzen Arbeit. Mit der Ernte, dem Heu, dem Vieh, dem Sehen und Pflügen, dem Unkraut jäten und so weiter. Es ist ja schlimm. Brauchen Sie vielleicht jemanden, der Ihnen hilft? Der junge Mann da sucht nämlich gerade Arbeit. Er sagt nicht mein Neffe, sondern der junge Mann da. Dann lässt er sich zwei Hühner geben, die sie im Korb hat, und ich ziehe gleich mit ihr los. Das war der erste Hof, auf dem ich war. Danach kam noch einer, auf dem ich mich ganz wohl gefühlt habe. Und der vom alten Arsch Losi war der dritte. Da hing ich dann 3 Jahre fest, bis mich die Amerikaner befreit haben. Und warum war Federman nicht in der Resistance? Mensch, weil ich das Land bestellen musste. Ernten, pflügen, sehen, jäten, mähen, pflügen. Du hättest mich sehen sollen, wie ich das Heu mit der Faux gemäht habe, les gerbes du blé aufgestellt, Bäume gefällt, avec une hache, und den Boden gepflügt, avec une charrure. Unglaublich, was dir alles auf Französisch einfällt. Und das nach 60 Jahren. Sogar der alte Drecksack Losi fand, ich sollte nicht zur Resistance. Wenn er sich überhaupt mal mit dem Thema befasst hat in einem patriotischen Anfall, was selten vorgekommen ist. Meistens war ihm der Krieg scheißegal. Hauptsache, er hatte genug zu beißen und zu saufen, die Schnapsnase. Les sangliers sont lâchés. Je répète. Les sangliers sont lâchés. Während der Besatzung ist es verboten, hinter dem Rücken der Behörden Schweine zu schlachten. Aber wenn man das anmeldet, kommen die Deutschen sofort mit der französischen Miliz, um alles abzuholen. Les saucissons, les boudins, les jambons, les pâtés, les côtes de porc und natürlich den Speck. Das ganze leckere Zeug eben, was man aus Schweinen macht. Les roses de l'Europe. Uns hätten sie nur die Abfälle übrig gelassen. De Satan. Deswegen schlachten wir, wie alle in der Gegend, schwarz. Die Bauern stopfen dem Schwein erstmal einen Knebel ins Maul und binden ihm dann die Schnauze zu. Trotzdem schrillt immer wieder ein furchtbares Quieken und Schreien durch die Nacht. Dann wissen wir, aha, die Bücherelle oder die Blanc schlachten mal wieder schwarz. Verpfiffen hat man hier aber keinen. Bei uns bekommt das Schwein erst die Hinterfüße zusammengebunden. Und dann wird es mit einem Flaschenzug ein Stück den Dachbalken hochgezogen. Der Alte zückt ein Küchenmesser, bohrt ein Loch in den Schweinehals und ich muss das Blut in einem großen Eimer auffangen. Mann, bei mir schlecht dabei. Aus dem Blut hat Josette dann die gute Boudin gemacht. Überhaupt wurde das ganze Schwein verarbeitet. Der Kopf, die Zunge, die Ohren, die Schnauze, sogar die Füße. Und dann in Jutelappen eingewickelt und tief im Schrank versteckt. Sodass die Zeit auf dem Hof auch ein Gutes hatte. Gehungert habe ich nicht mehr. Wie früher in Paris. Die Krebs kommen einmal die Woche und lassen alles von unserem Speicher schleppen. Vor allem auf die Kartoffeln haben sie es abgesehen. Die lassen sie immer als erstes mitgehen. Wir müssen Topinambur essen. Den ganzen Krieg über gibt es Topinambur statt Kartoffeln. Ekliges Zeug. Schmeckt irgendwie vergoren, faulig. Darum haben wir die Nazis auch Kartoffelkäfer genannt. Les Dorifers. Was denn? Nicht Les Boches? Nein, das war im Ersten Weltkrieg. Im Zweiten hießen sie Les Dorifers, Kartoffelkäfer. Verladen wurden die Lebensmittel übrigens immer von der französischen Miliz, den Henkern von Maréchal Pétain. Das muss man auch mal ganz laut sagen. Die Deutschen standen nur im Hof rum und rauchten. Wenn sie angerückt kommen mit viel Geknatter in ihrer gut sichtbaren Staubwolke, verdrücke ich mich immer. Mit meiner topologischen Nase, meiner historischen, wird es für mich dann ganz schön brenzlig. Die Deutschen oder die französische Polizei könnten ja fragen, na sowas, was macht denn der kleine Junge mit der großen Nase hier auf dem Hof? Wussten die Bauern denn nicht, dass du Jude bist? Keine Ahnung. Jedenfalls musste ich von Anfang an sonntags mit in die Messe gehen. Ich, der Petit Choupin aus Paris, spielte natürlich den guten Katholiken. Oh ja, unbedingt in die Messe. Ich bin ganz scharf drauf. Du hättest hören sollen, wie ich das Dominus Vobiscum runtergebetet habe. Dominus vobiscum tum tum spiritum rectum sanctum tam tam Deo gratias sanctus chewingum Amen. Die Deutschen werden den Krieg gewinnen. Deshalb müssen wir Franzosen mit ihnen zusammenarbeiten. Die Deutschen sind unsere Rettung vor dem Bolschewismus, dem Alkoholismus und der Verweichlichung und dem Weltjudentum. Hm. Mein Gott, der Scheiß, den sie dir in der Kirche erzählen, über die 7 Todsünden und den lieben Gott, den Teufel, das Paradies, die Hölle, die Bestrafung, die Erlösung, das Spenden. Ich höre fast immer weg und schiele auf Josettes Knie. Sie sitzt neben mir, die Augen halb geschlossen und die Hände vor dem Gesicht verschränkt. Ich finde ihre Porzellanknie sehr anziehend, wie sie da unter dem verschossenen Blumenkleid hervorlugen. Sie ist eine echte Landschönheit. Schade, dass sie etwas streng riecht. Irgendwie nach Essig. Bei uns zu Hause war von Gott kaum die Rede. Und ich erinnere mich auch nicht, je in der Synagoge gewesen zu sein. Dass wir Juden waren, wussten wir. Aber das hatte für uns keine Bedeutung. Trotzdem habe ich Gott einmal um Hilfe angerufen. Ich hatte es einfach nicht mehr ausgehalten auf dem Hof. Und sonst war ja keiner da, an den ich mich hätte wenden können. Er hat mich natürlich ignoriert. Dabei hätte er gar nichts sagen müssen. Ich wollte ja nur irgendein Zeichen von ihm. Dass alles besser wird. Dass das Ende der Prüfung naht. Dass ich bald nach Hause kann. Dass meine Eltern wieder da sind. Dass alles so ist wie früher. Mann, hatte ich Heimweh. Ich schleiche mich eines Nachts aus dem Haus, barfuß, damit der Alte nicht das Klappern der Sabots auf dem Steinfußboden hört. Es ist bitterkalt, aber trotzdem gehe ich bis zum Hofausgang, zu den beiden Kirschbäumen. Und da stehe ich in der kohlrabenschwarzen Nacht und spüre, wie die gefrorenen Gräser unter meinen nackten Füßen knirschen. Es ist vollkommen still. Unheimlich fast. Alle Tiere schlafen, sogar die Wilden draußen auf den Feldern. Kein Piep von den Nachtvögeln. Diese Stille werde ich nie vergessen. Gruselig. Es kann natürlich sein, dass ich einfach nichts gehört habe in dem Moment. Ich stehe also da, zittere vor Aufregung oder Kälte und stiere in den schwarzen Himmel. Und dann höre ich meine Stimme, die Gott um ein Zeichen bittet. Dieu. Ich hatte ja keine Ahnung, ob ich mich richtig anstelle und was ich überhaupt machen soll, wenn Gott mir das Zeichen gibt. Ich warte und sage, okay Gott, ich zähle jetzt bis 20. Wenn du mir bei 20 kein Zeichen gegeben hast, dann schlage ich mich von jetzt ab alleine durch und du bist für mich gestorben. Ich zähle langsam und immer langsamer, je näher ich an die 20 komme. Und als ich 20 flüstere, passiert nichts. Kein Zeichen weit und breit. Ich warte noch ein bisschen. Vielleicht muss Gott sich ja die Sache noch überlegen. Aber nein, alles ist kalt und still und dunkel wie vorher. Als ich gerade wieder ins Haus gehen will, bewegt sich eine Kuh im Stall. Ich zucke zusammen. Das Zeichen. Weißt du eigentlich, was es zum Frühstück gab auf dem Hof? Ja, woher soll ich das wissen? Aber wie ich dich kenne, wirst du es nicht lange für dich behalten können. Suppe. Ja doch. Tag ein, Tag aus. Jeden Morgen um 4:30 dieselbe dicke Suppe. Mit Wein. Josette säbelt noch dicke Stücke Brot rein. Trempé la soupe nennt sie das. Am Anfang habe ich fast gekotzt von dem Zeug. Aber ich sag dir, man gewöhnt sich dran. Den Wein haben wir selbst gemacht. Natürlich bin ich der Depp, der in den Riesenbottich klettern muss, um die Trauben mit nackten Füßen zu zerquetschen. Ich, der Kleine mit der großen Nase, stampfe mit hochgekrempelten Hosen und bloßen Füßen auf den Trauben rum, die der Alte ständig neu in den Bottich kippt. Ganze Berge von Früchten muss ich kleintreten zu Brei. Nach einer Stunde rumgestarkse in dem Riesenfass bin ich wie besoffen. Regarde le pauvre petit connard de maigrelet rachitique. Gib mir même pas ce soulet sans dégueuler. Auf jeden Fall habe ich zum Frühstück fast eine halbe Flasche Pinard runtergekippt, bevor ich rausging, um mir in Wald und Feld den Arsch abzuarbeiten. Mensch, Federmann, hör auf zu protzen. Man reift eben schnell ran auf so einem Hof. Erstens schuftet man wie blöd, bis der Körper zur Maschine wird, und dann hat man ja ständig dieses Ficken und Sterben vor der Nase. Dauernd besteigt irgendein Viech ein anderes, im Hof, im Stall, auf dem Feld, wie es gerade kommt. Und jeden Tag krepiert ein Tier, aus Erschöpfung, an Altersschwäche oder weil es von uns geschlachtet wird. Auch bei mir regte sich die Natur. Es gab auf der Farm ja Josette, die Schwiegertochter von Lucy. Ich mochte ihren Namen, klang irgendwie ehrlich, rustikal. Zwischen 25 und 27. Hübsch und sexy, kräftig. Schöner, runder Arsch, großer, wogender Busen. Ich war zwar erst 13, aber beim Anblick einer schönen Frau, auch wenn sie etwas streng roch. Ich nehme an, jetzt will jeder wissen, ob was gelaufen ist zwischen uns und Josette. Natürlich kann ich genauso gut jetzt erzählen, was passiert ist. Oder hätte passieren können. Weil ich nicht im Stall schlafen will, schlägt Josette mir abends in der Küche ein Feldbett auf. Unter der Treppe zum Speicher. Über mir höre ich nachts die Ratten rumlaufen. Eklige Viecher, fett und grau, mit ganz langen Schnurrbarthaaren. Manchmal kommen sie die Treppe runter, um zu gucken, ob es in der Küche was zu fressen gibt. Ich mit meiner Rattenphobie habe eine Wahnsinnsangst, dass sie mich in meinem Eckchen finden und mir ein Ohr abknabbern. Aber wenn Josette sich abends so hübsch vorbeugt, um mir die Bettdecke aufzulegen, ist alles vergessen. Dann schaue ich auf ihren prächtigen Hintern und mir wird ganz anders. Natürlich hätte ich mich nie getraut, sie zu berühren. Ich war ja so schrecklich schüchtern damals. Aber einmal im Sommer, nachmittags, als der Alte sein Nickerchen macht, da überrasche ich sie mit dem Briefträger auf dem Küchentisch. Ich bin wie vom Donner gerührt. Die beiden sind natürlich zu beschäftigt, um mich zu bemerken. Ich fühlte mich ganz fremd in meiner Haut, so leer. Angemacht hat mich der Anblick überhaupt nicht, anfangs. Es war einfach zu grotesk, der Briefträger mit den gestreiften Unterhosen auf den Schuhen. Und darüber sein weißer Hintern in der Luft. Zwei Tage später, es ist abends und Josette beugt sich gerade vor, um mein Bett zu machen, da fasse ich mir ein Herz und lange zu. Sie hat nichts an unter ihrem Rock. Josette zuckt zusammen und fährt herum, hochrot im Gesicht. Jetzt knallt sie mir eine. Ich hebe den Arm, um den Schlag abzuwehren. Aber Josette bewegt sich nicht. Sie steht einfach nur da, neben dem Bett, und starrt mich an. Ich kann nicht sagen, ob sie verblüfft guckt oder sauer oder überrascht. Mit einem Blick, der sagt, und jetzt? Also sage ich, si, monsieur le facteur, peut bien le faire. Pourquoi pas moi? Da läuft sie erst richtig knallrot an. Aber sie sagt nichts. Sie legt ihren Zeigefinger an die Lippen und zeigt mit der anderen Hand auf das Schlafzimmer des Alten. Dann geht sie an mir vorbei zum Spülstein und fängt an, das Geschirr abzuwaschen. Später am Abend, ich schlafe schon fast, fühle ich plötzlich, wie eine Hand unter meine Decke schlüpft. Wir müssen ja nicht ins Detail gehen, aber nach diesem denkwürdigen Abend kam Josette regelmäßig, wenn alle Lichter gelöscht waren, und streichelte mich unter der Decke. Am Tag wurde nie drüber geredet. Wir haben sowieso kaum miteinander gesprochen. Ich glaube, Josette war meine erste Liebe. Als ihr Mann zurückkam und Josette bald danach schwanger wurde, hatte ich jedenfalls eine Höllenangst, das Kind könnte von mir sein. Nachts geht's los mit der Geburt. Ich liege in meinem Eckchen im Feldbett, als ich plötzlich ein lautes Stöhnen höre. Dann kommt Josettes Mann in langen Unterhosen in die Küche. Mit einer Hand stützt er Josette. Mit der anderen räumt er den Küchentisch frei. Qu'est-ce que c'est ce bordel de bruit? On peut plus dormir en paix ici. Mit Josette geht's los, brüllt der Sohn zurück. Normal reden können die gar nicht. Entweder sie schweigen sich an oder sie brüllen sich an. Da kommt der Alte in die Küche, zieht mich aus dem Bett und schickt mich los, die Hebamme zu holen. Ich rase also mit dem Rad durch die Nacht und denke, Jetzt fliegt alles auf. Das Baby wird eine Riesennase haben, wie ich. Als ich das Kind dann schreien höre, sehe ich mit Erleichterung seinen roten Haarschopf. Der ist von Josettes Mann. Eindeutig. Offen gestanden habe ich keinen blassen Dunst mehr, wo die Farm liegt. Bloß so ganz vage, irgendwo an der Hauptstraße nach Villeneuve-sur-Lot. An einer Kreuzung, von der aus die kleine ungeteerte Staubstraße zu den beiden herrlichen Kirschbäumen am Tor führt. Ach, waren die Kirschen gut. Nicht knallrot, sondern halbweiß, also blassrot. Aber saftig, dick. Und wenn der Baum dann blühte, konnte ich es kaum erwarten, bis die Kirschen ein paar Wochen später in meinem Mund zu purer Lust wurden. Was habe ich die Bäume geliebt. Ich habe sogar mit ihnen gesprochen. Comme le fruit se fond en jouissance. Comme en délice il change son absence. Dans une bouche où sa forme se meurt. Je hume ici ma future fumée. Von wem ist das? Paul Valéry diesmal. Ich hätte so etwas gern selbst geschrieben, wenn ich bloß eine Sprache für die Dinge gehabt hätte. Außerdem hatte ich weder Papier noch Bleistift. Wir müssen mal langsam in die Gänge kommen, Fetterman. Wenn du dich schon nicht in deiner eigenen Vergangenheit mehr auskennst und dich nicht erinnerst, wo die Farm liegt, schicke ich dich jetzt mit Erika in den nächsten Ort. Er heißt Montflaquin. Dort geht ihr ins Rathaus und fragt nach. Im Rathaus? Dort sitzen drei schöne, falsche Blondinen. Denen wirst du erklären, dass du im Krieg drei verfickte Jahre lang auf einer Farm hier in der Nähe geschuftet hast. Gut. Noch was? Ja? Verfickt wirst du natürlich nicht sagen. Oui, de 42-45, dans la ferme de Monsieur Lozy. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à travailler dans cette ferme. Vous comprenez, c'était la guerre. Mais alors, vous êtes le neveu de Monsieur Maurice qui est venu s'installer ici pendant la guerre. Oui. Nous, on n'était pas encore nés pendant la guerre, mais après, on connaissait bien Monsieur Maurice. On nous a même dit qu'il avait un neveu qui travaillait dans une ferme. Oui, c'est moi, le neveu de Monsieur Epstein. Epstein, so hieß Onkel Maurice. Stell dir vor, das wussten die drei Grazien gar nicht. Sie kannten bloß seinen Vornamen. Und den seiner Frau, Ninette. Kann ich mir gut vorstellen. Im Krieg, und vielleicht auch später, war es sicher nicht ratsam, als Epstein bekannt zu sein. Und wenn dieser Antisemit Le Pen oder seinesgleichen mal die Wahl gewinnt, sieht's wieder nicht gut aus für Epstein und Co. Die falschen Blondinen haben uns den Weg erklärt. Jetzt düsen wir gerade über die Landstraße in Richtung Villeneuve-sur-Lot. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich erkenne gerade die zweite Farm, auf der ich geschuftet habe, bevor ich zu Lucie kam. Kein Zweifel, die Brücke, der Fluss. Mitch Fetterman, halt nicht den Laden auf. Übertreib's nicht mit deinen Unterbrechungen. Das hier ist ganz kurz. Ganz kurz und wichtig. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich der Sache näher komme. Ich steige aus. Aber ohne den Gestank finde ich kaum etwas, was mich an die Atmosphäre von früher erinnert. Ja, Charlie. Da stoßen wir hinter der Scheune auf dieses Ding. Den alten Handpflug. Weggeworfen, verrostet, liegt er auf der Seite, fast schon im Boden versunken. Ich ziehe ihn mit aller Gewalt aus dem Dreck, drehe ein bisschen daran herum, fasse die maroden Griffe und spüre plötzlich alles in meiner Hand. Meine ganze verlorene Kindheit. An einem brüllend heißen Spätsommertag drücke ich die Griffe des Pflugs in Richtung Boden. Mann, hab ich mich abgequält mit dem Handpflug. Die Erde ist knochentrocken. La charrure. Ich stoße mich mit aller Gewalt vom Boden ab, um die Furchen schön gerade hinzukriegen. Da breche ich plötzlich mit dem Fuß ein und mein halbes Bein verschwindet im Boden. Bienen schwärmen aus dem Loch und fangen an, mich anzugreifen. Ich lasse die Charrue fallen und schlage wie wild um mich, um mein Gesicht zu schützen. Immer mehr Bienen kommen aus dem Erdloch und ziehen sich zu einer Wolke zusammen. Der Ochse geht einfach weiter. Aber natürlich nicht mehr geradeaus, sondern querfeldein und versaut mein schönes Feld. Die Stiche tun höllisch weh. Im Gesicht, auf den Händen, am Hals. Ich renne, so schnell ich kann, in Richtung Fluss. Die Killerbienen hinterher. Monsieur Pavre? Il va se baigner au beau milieu de la journée. Mein ton cul sort de là. Allez! Sinon, tu vas barder. Vite! Das einzig Gute an der Sache war, später streicht mir Josette ganz sanft eine selbstgemachte Salbe auf die Stiche. Das war wie eine Liebkosung. Revenons à Paris, où une exposition très intéressante vient d'ouvrir ses portes. C'est l'exposition Le Juif et la France, qui nous montre impartialement toute l'importance que les Juifs avaient prise dans notre pays, non seulement dans le domaine économique et politique, mais aussi sur le plan intellectuel. L'un de nos reporters va vous conduire maintenant à l'exposition Le Juif et la France. Sag mal, Federman, willst du die Farm überhaupt noch finden? Ja, doch, wirklich. Aber im Moment hänge ich noch zwischen dem Vorher und Nachher. Ich stecke in der Vergangenheit und überlege gleichzeitig, wie ich das alles mal erzählen soll, wenn die Zeit reif ist. Alles war so unklar damals, so diffus. Und ich so desorientiert. Zurück nach Paris konnte ich ja nicht. Und was vor mir lag, konnte ich mir nicht vorstellen. Mein Leben war zwar kein Häuflein blasser Asche, aber ein Chaos wirrer Gefühle. Und von den Erwachsenen kam auch keine Hilfe. Dann erzähl doch von dem Jungen. Wie war er? Also mit Sicherheit kein Supermann. Am besten, ich mache eine Liste. Schreib mit. Er war schüchtern, verloren, verträumt, sentimental, stur, ehrgeizig, voller Hoffnung und Enttäuschungen, litt romantische Qualen. Ein Haufen Scheiße, wenn du es genau wissen willst. Kaum zu glauben, dass es diesen Jungen mal wirklich gegeben hat. Ich war so anders als mein Vater, der gescheiterte Maler, der einfach nicht genug Zeit hatte, um sich zu entfalten. Mein Vater, für den das Scheitern ein Motor war, eine Chance, ja, fast ein Erfolg. Er saß mit den Malerkumpels in seinem Atelier, einer Werkstatt mit marodem Dach, und ab und zu wurde gewitzelt, irgendwann fällt uns mal die Decke auf den Kopf. Dann sagte mein Vater, und wir taumeln alle in die Unsterblichkeit. Gearbeitet hat er nie. Mein Vater, er war krank, Tuberkulose, habe ich ja auch schon oft erzählt. Er war ein Tagedieb, ein Nichtsnutz, ein Schürzenjäger. Gescheiterter Kommunist und Versager als Ehemann, das sagte die Verwandtschaft. Er hatte so wunderschöne Hände. Nicht rissig und rot wie die meiner Mutter, die für andere Leute putzte und schrubbte, damit wir Kinder was zu beißen hatten. Nein, nein, seine Hände waren zart und weich. Manchmal, wenn er zu Hause war, was selten vorkam, saß er ganz still in einem Sessel und lauschte seinem Lieblingslied, Ramona. Ramona, je t'aimerai toute la vie. Mein Vater, der fanatische Trotzkist, der Spieler, der Frauenheld, der Brutnisitz. Mein Vater, der sich Ramona anhörte auf einer zerkratzten Schallplatte und ganz still dasaß vor unserem staubigen Phonographen mit dem großen Lautsprecher und der kleinen Manivelle. Mein Vater, mon père, Papa träumte. Manivelle hast so viel wie Handkurbel, glaube ich. Wie die Sängerin hieß, weiß ich nicht. Sie hatte eine sanfte, raue Stimme und mein Vater erzählte, sie sei jung gestorben, Tuberkulose. Und wenn er so da saß und die traurige Frauenstimme auf sich herunterrieseln ließ, dann konnte ich, dicht bei ihm auf dem Boden hockend, die Zärtlichkeit meines Vaters für diese Sängerin spüren. Und ich stellte mir dann vor, dass sie klein war und zierlich, mit langen schwarzen Haaren und dichten Wimpern. Da hockte ich also vor meinem Vater und spürte, dass er träumte. Ganz sicher von seiner verpatzten Karriere und von seinen verpatzten Liebesgeschichten. Und dann sagte ich, Papa, Gratte mal du, s'il te plaît. Ça me gratte là, à gauche. Oui, là, sur l'omoplate gauche. Und wenn er mich dann ganz verträumt kratzte, da links über dem Schulterblatt, spürte ich, dass er mal was Großes schaffen würde. Geschaffen hätte, wenn er nicht so jung aus der Zeit gefallen wäre. Auf der Farm. Hast du da oft an deine Eltern gedacht? Nein, ich war mir sicher, denen geht's gut und wenn der Krieg vorbei ist, kommen sie wieder und alles ist wie früher. Nur, dass ich vorher mit meiner Schufterei für irgendwas büßen muss. Keine Ahnung für was. Irgendwas war vorgefallen zwischen meinem Leben in Montrouge und dem in Montflacquin. Montrouge. Rot wie Blut. In Montrouge ist irgendwas vorgefallen und in Montflacquin muss es gesühnt werden. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. Pas soublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Von deinen Schwestern erzählst du eigentlich nie. Ne me quitte pas. Weil ich mich an nichts erinnern kann. Ich war ja noch ganz verschlafen, als ich die beiden das letzte Mal gesehen habe, als sie abgeholt wurden. Ich denke zwar an sie, aber erinnern tue ich mich an nichts. Nur an ihren Namen. Sarah war 15, Jacqueline 11. Mehr gibt's nicht zu sagen. Nicht mal eine kleine Geschichte? Neulich fiel mir ein Foto von uns dreien in die Hände. Ich gucke mir normalerweise keine Fotos an, weil die immer so tun, als hätten sie die Wahrheit gepachtet und dabei verfälschen sie alles. Wir stehen wahrscheinlich vor einer hellen Wand, weil kein Hintergrund zu erkennen ist. Ich, der Mittlere, werde flankiert von den beiden und lächle entspannt oder verschmitzt. Ein bisschen wie meine kleine Schwester übrigens. Ich wette, dass ich mich von ihnen beschützt fühle. Während ich das denke, wird mir klar, dass sie mich mein ganzes Leben lang behütet haben. Und ich spüre meine Schwestern ganz dicht neben mir. Nach 60 Jahren. Bruder, sagt sie, schreib das Gedicht. Ich werde es dir zuflüstern. Doch er hat Angst, wenn er es schreibt, werden die Worte nicht die richtigen sein. Bruder, sagt sie, ihre Stimme erhebt sich aus einem Häuflein Asche. Als du das Meer überquertest und dir übel war, war dir da auch meinetwegen übel? Bruder, sagt sie, unter totem Laub, als du dich zum ersten Mal verliebtest und die Urfreude empfandest und sich alles in dir drehte, drehte sich dir auch alles meinetwegen? Ganz unter uns, Fellerman. Du willst doch eigentlich gar nicht ankommen auf der Farm, stimmt's? Doch, sicher, auf jeden Fall. Aber es gibt noch so viel, was ich beschreiben möchte. Am besten mache ich eine Liste der noch nicht erzählten Dinge. Die Trockenpflaumen zum Beispiel. Wie unerträglich heiß der Ofen ist, in den ich die frischen Pflaumen schieben muss, damit sie zu dem berühmten Pruneau d'Argent zusammenschrumpfen. Und wie ich den Pflaumenbaum hasse, immer voller Wespen und Hornissen. Dann die Wolken, der Regen, das Wetter. Wie wir die Wetterveränderungen riechen können und trotzdem mit dem überladenen Heuwagen in ein Wahnsinnsgewitter geraten. Oder wie es ist, wenn der Boden friert und ich dauernd auf den Hintern falle in meinen unpraktischen Holzpantinen. Und der Schlamm. Wenn es geregnet hat, pappt das Zeug an unseren Holzschuhen fest und wir torkeln übers Feld wie die Deppen. Und der Holzschuppen, er ist so schön. Wie freue ich mich immer, wenn Josette vor dem Essen sagt, wir brauchen noch Brennholz. Dann stiefle ich los und hacke Holz, dass es nur so kracht. Dann die Gerüche auf der Farm. Der Gestank von Scheiße, von toten Tieren, die irgendwo in einer dunklen Ecke liegen. Im Stall, in der Scheune oder im Haus. Der Gestank von furzenden Kühen und verfaultem Gemüse, von ungewaschenen Menschen. Der Gestank von Lucie und von Josette. Die Fliegen, ganze Wolken davon. Draußen, drin, überall. Im Stall, im Haus, auf dem Feld, im Wald, Tag und Nacht. Am schlimmsten ist es natürlich für die Kühe. Ständig werden sie angegriffen. Beim Fressen, beim Wiederkäuen, beim Kacken, beim Melken, beim Schlafen. Und dann das Zwitschern der Vögel, das Heulen der Eulen, das Hundegebell, das Brüllen der kranken Kühe, das Brüllen des berünftigen Stiers, le bellement des moutons, le grognement des couchons, le coquerico des coqs, le hennissement des chevaux, le gloussement des poules. Da, die Kirschbäume, am Hofeingang, wie eh und je. Aber die sind ja völlig tot. Nur ein paar magere Blättchen. Dabei ist doch Juni und die herrlichen Früchte sollten gefährlichst reif sein. Und die Farm? Runtergekommen und vergammelt, nur noch eine Kuh im Stall. Und ein ganz kleiner Misthaufen daneben. Der alte Lucie würde sich im Grab umdrehen. Lass dich jetzt nicht so hängen. Guck doch mal, die Hügel, der Fluss und die Felder. Das ist ja richtig süß hier. Komm, kauf dir hier ein Häuschen. Soll das ein Witz sein? Was soll ich denn hier? Alles nochmal durchmachen? Bist du denn nicht froh, dass du die Farm endlich gefunden hast? Weißt du was? Schreib du erst mal dein Buch. Dann sehen wir weiter. Die Farm. Hörspiel nach dem Roman von Raymond Federman. Bearbeitung und Übersetzung aus dem Amerikanischen Gabi Hartl. Mit Maren Kreumann und Matthias Habig. Ton Lutz Pahl und Barbara Zwirner. Regieassistenz Markus Mohr. Regie Norbert Schäffer. Produktion Deutschlandradio Kultur 2005. Wie angekündigt, nun ein Ausschnitt aus der öffentlichen Voraufführung von Die Farm. Heike Tauch betreut und moderiert die Veranstaltung. Sie hatte den Regisseur Norbert Schäffer und die Übersetzerin und Bearbeiterin Gabi Hartl eingeladen. An sie war auch die erste Frage gerichtet, in welcher Beziehung Federman zu Samuel Beckett steht. Was mich immer fasziniert hat bei Federman, also der Titel seiner Dissertation war Samuel Beckett, A Journey to Chaos. Und der Ansatz, den er zu Beckett hat, ist ein sehr biografischer. Also was Federman an Beckett interessiert, ist im Prinzip etwas, was mit Federmans eigenem Leben sehr viel zu tun hat. Das spürt man, wenn man seine wissenschaftlichen Texte liest. Und man muss dazu sagen, Federman war bis 1998 Professor an der University of Buffalo und Beckett gehört halt eben zu einem seiner großen Themen. Und was ihn also an Beckett fasziniert hat, ist, dass Beckett gesagt hat, also ich würde mal sagen, ich fasse Beckett jetzt auf einen Satz zusammen, und zwar, den ich auch sehr faszinierend finde an ihm: When you listen to yourself, it is not literature that you hear. Und also hört man in sich selbst hinein, dann kommt keine wunderbar durchformulierten Sätze und kein toller Stil. Und das hat auch alles überhaupt keinen Zusammenhang, denn das Leben ist so wahnsinnig chaotisch. Und wir müssen halt versuchen, für dieses chaotische Leben und für dieses ganze Durcheinander eine Form zu finden, die so klingt wie das Leben, die genauso chaotisch ist. Und das schlägt dann wieder vielleicht die Brücke zu Federman. Seit er Beckett kennengelernt hat in den 60er Jahren, fing er selbst auch an zu schreiben, weil er gespürt hat, es gibt anscheinend eine Art, sich dem Leben zu nähern und auch der eigenen, dem, was man selber so erfahren hat, und dem durch Sprache vielleicht doch einen Sinn zu geben oder sich durch Sprache anzunähern an das, was passiert ist. Und da gibt es noch einen anderen guten Satz, den eine Figur von Beckett ausspricht, der heißt der Namenlose, und der sagt: Ich bin aus Worten, ich bestehe ja nur aus Worten, und nur indem ich gesprochen werde, gibt es mich überhaupt. Und das ist so eine Sache, die wir bei Federman, wenn man sein Gesamtwerk verfolgt, immer wieder spüren. Nur in dem Augenblick, wo er eine Szene schreibt oder sich versucht zu erinnern oder Worte um diese Ereignisse, diese Dinge, die er erlebt hat, spinnt, strickt, in dem Augenblick entsteht was, das verfliegt danach auch immer wieder. Und deswegen fängt er auch mit jedem Werk wie er sagt, immer wieder von vorne an und versucht sich an das, was er erlebt hat, anzunähern. Und gut, ich habe 1996 eine Sendung gemacht über Beckett, habe dann Fetterman kennengelernt in den USA, ihn besucht und befragt zu seiner Freundschaft zu Beckett. Ja, und seitdem kennen wir uns und sind in einem E-Mail-Kontakt und treffen uns ständig. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Mhm. Norbert Schäffer, es gibt ein schönes Foto, ein fröhliches Foto mit dir und Fetterman. Es muss wahrscheinlich die erste Produktion in München gewesen sein. War er dabei? Ja. Im Hörspielstudio? Kannst du dich daran mit dem, erinnern? Ja, also mit dem fröhlichen Foto ist nicht weiter erstaunlich. Wir haben immer nur gealbert und gelacht. Also, ist ja ein sehr lustiger Mensch. Den habe ich kennengelernt 1990 in München. Und zwar, also völlig überraschend. Ich wusste nicht, dass er aus den Staaten kommt. Inszenierte sein erstes, für mich das erste Stück von ihm, Die Stimme im Schrank. Und Die Stimme im Schrank ist eigentlich der zentrale Text über sein Leben. Der handelt davon, was er halt als Kind erlebt hat, was in dieser Geschichte kurz angedeutet wird. Das ist ja seine Lebensgeschichte, dass im Juli 1942 seine Familie da in diesem Grand Raffle also abtransportiert wurde von der Gestapo nach Auschwitz. Sie sind auch alle umgekommen. Er ist gerettet worden, weil seine Mama ihn in einen Wandschrank gesteckt hat. Und die Gestapo hat zwar die Namen verlesen, aber die haben das nicht mehr mitgekriegt, dass da der Junge fehlt. Und der hat 2 Tage in diesem Wandschrank im Flur überlebt und ist dann also befreit worden und hat sich erstmal ins unbesetzte Frankreich absetzen können, ist dann wieder zurückgekommen, ist dann nach Amerika mit 18, glaube ich, oder mit 19 Jahren. Also und diese Stimme im Schrank, darum geht es, dieses Stück war ich am Inszenieren und hatte einen fürchterlichen Auswurf eines Mannes, also so ein aufgenommen und montiert und das Weinen einer Mutter und ein Kind, das an seinen Fingern riecht, denn er hatte sich die Hosen voll gemacht im Wandschrank und dann kam, plötzlich war eine Stimme im Studio hinter mir, ich habe das gar nicht mitgekriegt, da sagte jemand, das ist meine Mama und das ist mein Papa, hey, und das bin ich und da begann, und er lachte. Und da begann also wirklich eine, würde ich sagen, eine ganz herzliche Beziehung. So habe ich ihn kennengelernt. Und so ist das eigentlich geblieben bis heute. Ja. Ulrike Brinkmann, diese Erzählung, diese Geschichte ist ja schon etwas anders. Also was hat dich jetzt gereizt, diesen Text zu inszenieren, der ja auch noch nicht veröffentlicht ist? Nein, der Text ist, der liegt auf Englisch bzw. amerikanisch vor, aber er ist in Deutschland noch nicht veröffentlicht. Der Roman ist hier noch nicht veröffentlicht. Insofern waren wir natürlich sehr froh, dass Gabi den Kontakt zu Fetterman hatte und eben sagte, schau dir den Roman an. Und der ist eigentlich, also es kam im Grunde genommen auch über die Gabi, der Roman ist anders als das, was er bisher geschrieben hat. Es ist eigentlich eine Art von Roadmovie. Sehr sprunghaft, arbeitet nicht so sehr mit Wiederholungen, also ist nicht so experimentell, ja, wie zum Beispiel die vorigen Produktionen, die auch der Norbert Schäffer gemacht hat von Fetterman. Ja, es ist eigentlich eine sehr amüsante Geschichte mit tragischem Unterton, aber wo die Tragik also nicht so ausgespielt wird. Du bekommst ja immer die Texte von Fetterman gleich gemailt, ja, alle neuen Texte. Ja, ja, gut. Vielleicht, ich würde gerade dazu noch gerne was sagen. Es ist ja so, einen Roadmovie sozusagen gibt es von ihm, das ist dieses Take It or Leave It, was auch einige hier kennen. Das Interessante hier dran ist vielleicht, dass er in Take It or Leave It ist Raymond Fetterman schon der junge Mann, der 19-Jährige, der völlig konfus und verwirrt in die USA kommt und dann so im Prinzip, er hat es tatsächlich gemacht, die übliche Karriere vom Fabrikarbeiter, vom Tellerwäscher bis zum Universitätsprofessor. Das ist dann alles so mit Jazz untermalt, weil er damals auch den Jazz auch ein bisschen, muss man wirklich sagen, als Lebenshilfe für sich entdeckt hat. Hier in diesem Roman versucht er eigentlich zum ersten Mal Dinge, die er vorher schon angedeutet hat und die vielleicht mal so ein bisschen wie so ein kleines Blitzlicht in der Erzählung auftauchen, auszubauen, und zwar seine Erlebnisse als absolut, wenn man so will, noch sehr unreflektiertes Kind, also deutlicher zu erzählen. Er schreibt auch in seiner Autobiografie immer, ist mir so aufgefallen, als ich es nochmal durchgelesen habe, ich habe jemanden gesucht, der sich um mich kümmert. Ich bin dann barfuß durch Paris, suche meine Tante, damit sie sich um mich kümmert. Dann findet ihn eine Nachbarin, aber die wollte sich auch nicht um mich kümmern. Also er ist tatsächlich dieser Junge, der, wenn man auch Fotos von ihm sieht, zwar groß und kräftig ist, aber doch wahnsinnig desorientiert. Und so erlebt er natürlich auch diese Farm, was jetzt auch sehr, also in einer ziemlichen Naivität, eigentlich nur so über seinen Körper und über seinen direkten Kontakt mit dem, was man von ihm will. Okay, und dann macht er das eben. Er reflektiert halt nicht wahnsinnig drüber. Und dann, ja, wie ich an den Roman gekommen bin, wie ich schon sagte, wir haben wirklich eine doch ganz enge Freundschaft, und man mailt so und fragt, was machst du denn gerade Nettes? Und ja, ich schreibe einen Artikel, ja, und du, ich schreibe einen Roman. Und dann habe ich einfach nur gesagt, schick's doch mal. Und er schickt mir halt die Sachen, die er macht. Und mir fiel auf, dass es, wie Ulrike Brinkmann schon sagte, weniger experimentell ist und auch tatsächlich. Also jetzt, Raymond Federman wird jetzt 77 und er lacht inzwischen selber über sich und sein Alter. Also er ist ein sehr vitaler, temperamentvoller Mensch. Aber er sagt so, ich glaube, so langsam werde ich alt, ich werde sentimental. Und er hat sich auch ein bisschen getraut, tatsächlich traurige, ein bisschen, wie er so sagt, nostalgische Stimmungen zuzulassen. Das war früher nie Thema bei ihm. Und ich habe ja gestaunt, also Federman als moderner Mensch, der Computer schreibt, der mailt, dass er jetzt im Hörspiel die Schreibmaschine verpasst bekommt. Warum? Ja, das ist sogar noch, das ist noch das Modell davor, das er in Staaten benutzt hat. Da hat er ja immer mit einer Kugelkopf geschrieben. Also das ist sozusagen der Urzustand von ihm, mit dem er jemals begonnen hat zu schreiben, also mit einer uralten Maschine, weil die im Grunde genommen... Das ist einfach so eine kleine Nettigkeit oder Boshaftigkeit von mir, weil ich sage, pass mal auf, du erzählst immer die uralten Geschichten wieder von vorne, und deswegen hat er seine älteste Maschine gekriegt, also noch die, mit der bei der Stimme im Schrank ist es ja benannt, hey du Kugelkopf, hängst, spielst mit den Eiern und so weiter, also so geht das ja rum. Also so fängt der Text ja schon wieder an, Bird draußen auf dem Hof, also Charlie Parker, da ist schon der Bezug zum Jazz in diesem Text drin. Ich habe ihm einfach einen Handkuss hinterher geschickt und habe es in der Zeit noch vorne dran angesetzt, wo er als Literaturprofessor einfach seine Gedichte Tapis sur la Machine und so. Hat er die Erzählung jetzt geschrieben oder lag die schon in der Schublade? Den Roman? Ja. Der lag nicht in der Schublade. Der ist jetzt also so aus den letzten... Also dass durch seine ganzen Reisen nach Frankreich immer wieder weitergeschrieben wurde. Deswegen frage ich nur wegen der Schreibmaschine. Nee, das ist so... Weil es gut transportiert ja doch was anderes. Also bei Federman, das muss man sagen, ich habe da auch Stellen wiedererkannt, die ich schon mal irgendwo gelesen habe. Das sind dann drei Sätze, und dieses Gedicht, an das der... Also die Schwester spricht mit dem Bruder, das ist sehr viel älter. So arbeitet Federman, dass er mit Versatzstücken, die er bereits hat, dass er die wieder zusammenfügt. Das kennen wir auch schon von Händel, also das ist eine ganz alte Geschichte. Aber der Text oder die Konzentration, dass man sich hinsetzt und sagt, jetzt schreibe ich über die Farm, also ich würde sagen, das ist in den letzten 2 Jahren entstanden. Es gibt, diese Reise gab es tatsächlich, ich kann jetzt nicht genau sagen wann, auch in den letzten Jahren. Und diese Geschichte, weil bei Federman weiß man nie so genau, was ist erfunden an der Erinnerung. Manche Szenen kennt man auch leicht variiert, aber die Geschichte mit dem Handflug, die hat er mir genauso erzählt, dass er irgendwann steht er vor seiner alten Haustür beispielsweise, steht in seiner alten Wohnung, erinnert sich nicht, aber es gibt halt immer wieder Dinge, die dann zufällig Erinnerung auslösen. Das heißt, das ist in den letzten Jahren passiert, und in der Zeit hat er diesen Roman auch zusammen geschrieben. Die Frage ist immer noch, wieso die Schreibmaschine? Nee, oder nee, die, ist schon okay. Gut. Nee, weil das von der Schreibmaschine. Zur Zweisprachigkeit vielleicht eine Sache für diejenigen, die Federman nicht kennen. Er sagt das ja hier mal. Er ist ja sehr, sehr stolz auf seinen französischen Akzent im Amerikanisch. Er pflegt das auch sehr. Und zwar sagt er aus... aus sozialen und kulturellen Gründen, weil er immer sehr gut auf Damenfang ging mit seinem französischen Akzent, also hat alle Klischees immer gerne dann mit abgegriffen, als Latin Lover. Und natürlich ist für ihn, das ist ganz klar, er fühlt sich wirklich sehr zu Hause in seinem französischen Akzent. Und das ist so, tatsächlich so das einzige Zuhause, was ihm geblieben ist. Und er pflegt es sehr. Soweit ich das beurteilen kann mit meinem Schulfranzösisch, spricht er auch noch sehr, sehr fließend Französisch. Das kann Norbert Schäffer sicher besser beantworten. Ihr sprecht ja immer Französisch. Ja, wir haben uns nur, ist ja klar. Aber zum Aussehen kann ich was zu sagen, wenn der, wenn das mit dem Latin Lover, ich war mehrfach mit ihm essen und zweimal beim Essen, das letzte Mal in Florian in der Krollmannstraße, wurde er um ein Autogramm gebeten als Jean Gabin. Und das macht er dann auch ganz tapfer. Ja? Das ist eben sein Schicksal. Und auch wenn der älteren Dame nicht aufgefallen ist, dass man Jean Gabin hätte ausbuddeln müssen zu dem Zeitpunkt, aber das macht, also so sieht er aus. Jetzt meine Frage, hat er dem anderen angeklagt oder Wut geäußert oder das? Und dann die Frage nach der privaten Person, ist das im Vordergrund gewesen und hat er eine andere Seite gehabt, wo er dann zusammengebrochen ist oder wütend war oder ja, Doppelfrage. Also in den Texten, ich kenne alles von ihm an Text, also er hat nie angeklagt, nie. Hat eigentlich immer gespielt und zwar in den anderen Texten also erheblich hemmungsloser als in dem hier. Das ist sozusagen ein ganz milder Umgang damit, würde ich sagen, und ein ganz sanfter. Da war eigentlich die Auseinandersetzung, nein, da war das eher so, dass er dieses Thema, würde ich sagen, Experimenten ausgesetzt hat. Er hat also diesen Text montiert heftigst oder sich zerfressen lassen dann, wie, also etwa bei Alles oder Nichts ist das so, das ist ein ganz großer Roman von ihm, der eine bibliophile Kostbarkeit ist, der hat 500 Seiten und jede einzelne Seite ist von Hand anders gesetzt. Jede. Sie haben über 500 verschiedene, Layouts, würde man heute sagen. Also manchmal muss man den Text dann von unten nach oben lesen und so. Und da ist es zum Beispiel so, dass er dann eine Seite nur mit Xen, also dieses Aus-Xen ist immer der Begriff dafür, für das Vergasen, Leben aus-Xen. Oder aber er hat zum Beispiel mal dann einen Text in Form eines Hakenkreuzes. Findet er heute schlicht pubertär. Durch die Phase muss man halt mal durch. Die hat er, würde ich sagen, hemmungslos mitgemacht. Vielleicht gerade noch da, das ist mir immer wichtig zu sagen, dass diese Spielerei, von der du gerade gesprochen hast, dieses Rumexperimentieren, das hat natürlich einen Hintergrund. Und zwar war ich eigentlich ganz angerührt, als er mir sagte, steht auch öfter in seinem Werk, das Furchtbare ist ja, dass das, was mir passiert ist, ist ja so wahnsinnig banal. Also es gab ja, tausende Kinder, die von gutherzigen Prostituierten oder von Nonnen oder von Bauern versteckt worden sind und die auf Bahnhöfen vergessen wurden. Und was soll ich damit machen? Gleichzeitig hatte wirklich diesen, also ich würde schon sagen, so einen existenziellen Drang, davon zu erzählen. Und Such hat natürlich immer eine Sprache dafür gesucht und die deswegen auch verfremdet. Und er sagte auch, er hat für seine Romane schwer Verleger gefunden, gerade für Alles oder Nichts. Und dann wurde ihm immer gesagt in den Ablehnungsschreiben, ja mein Gott, wenn Sie die Geschichte dieses Jungen erzählen wollen, dann machen Sie das doch und lassen doch dieses Gedöns weg. Ihm war das aber wichtig, weil er dachte, ich kann ja immer nur das sagen, was jeder sagen kann. So, das ist die eine Sache. Die andere, warum er nicht anklagt. Und ich finde, das merkt man in diesem etwas doch leichteren Text, den er jetzt auch gemacht hat. Er konstatiert ja, weil er als Junge auch nicht angeklagt hat. Er war ein bisschen, wie er sagt, so ein Spätentwickler. Der hatte auch noch überhaupt keine Kategorie, nachdem er irgendwas einordnen konnte. Und ich habe gerade von Aaron Appelfeld in der Le Monde vor ein paar Wochen diesen wunderbaren Text gelesen über die Menschen, die den Holocaust als Kinder überlebt haben und die jetzt Schriftsteller geworden sind. Und dass die alle eigentlich eher mit so nebensächlichen Dingen beschäftigt sind, mit denen sie sich halt als Kinder Tag für Tag beschäftigt haben und deswegen auch diese Körperlichkeit, die in diesem Text drin ist. Es war dann einfach für ihn wichtiger, dass das Stroh piekst oder er sich die Zähne nicht putzen kann, als über irgendwas anderes zu reflektieren. Als Person ist er natürlich immer, wenn man spricht, also ich meine, das ist jetzt ein bisschen privat, also er ist tatsächlich, das sagt Appelfeld auch so interessant, die Leute sind mit über 70 immer noch Kinder. Das merkt man. Je nachdem, welche Szenen er einem erzählt, ist er vollkommen schockiert, aber greift nie an. Und ich habe es sogar mal erlebt mit ihm, als wir in Wien eine Veranstaltung hatten, da ist er leider in einer, das war 2000, saßen wir zusammen in einem Café und es kam ein Mensch rein und Federmann, wie ich schon sagte, sehr temperamentvoll unterhält, also die Runde von 22 Leuten, redet sehr laut amerikanisch und irgendwann steht einer auf, spuckt vor ihn auf den Tisch und sagt, du lernst jetzt erstmal Deutsch, ehe du hier rumquatschst. Und er war vollkommen schockiert und aber auch da wieder keine Anklage. Wir natürlich alle trösten und er sagt, nee, lass mal und schwamm drüber. Also ist vielleicht auch eine Persönlichkeitsfrage, aber... Also zwei Sachen noch dazu, dass er hat das Thema der Judenvernichtung nie mystifiziert. Drückt sich zum Beispiel aus, darüber haben wir uns unterhalten, er wollte den Begriff Holocaust nie verwenden. Das ist ja so ein ganz mystischer Begriff, der bedeutet Rauchopfer und ihm ist nicht so ganz klar, wieso das ein Opfer ist, also wieso da die Juden, die da in Rauch übergehen, also für wen die ein Opfer gebracht haben. Insofern mag er den Begriff wie ich auch nicht, verwendet ihn auch nicht. Was er ja gesucht hat mit seinen Geschichten war immer Folgendes. Das ist auch Gegenstand, und das ist bei der Stimme im Schrank ist das auch Gegenstand auf einer wundervollen, kunstvollen Art. Er hat immer versucht, Geschichten zu erzählen und egal, was er erzählen wollte, er stieß immer an eine Grenze. Weil hinter zum Beispiel einer einfachen Liebesgeschichte an einem Frühlingsmorgen immer dahinter für ihn eine andere Geschichte lag. Und er wusste oder er spürte beim Schreiben, dass er, bevor er irgendetwas von heute erzählen kann, er diese andere Geschichte erstmal erzählen muss. Und sein ganzes Leben bestand einfach darin, diese Geschichte zu suchen, die er nicht erzählen kann. Weil genau das, was Gabi sagt, ihm ist nichts passiert. Der saß nur im Wandschrank, hat sich in die Hosen geschissen, den Rest seines Lebens sich das alles vorgestellt und natürlich irre Schuldgefühle gegenüber seinen Schwestern, gegenüber seinem Vater, gegenüber seiner Mutter und so weiter. Und er kommt nicht zum Erzählen. Und deswegen fängt er an zu erzählen übers Erzählen. Das habe ich unterstellt in meiner Frage. Ja, also aber ohne, derartig traumatisiert, dass es einfach drunter bleibt unter Kuhfladen und Süßereien. Ja. Einfach drunter liegt. Und alle anderen wissen es ja. Also ja. Eigentlich muss man es ja auch nicht mehr erzählen. Ja, also. Ja. Das ist so die eine Sache, vielleicht gerade das noch dazu. Und die andere ist, traumatisiert kann man gar nicht wegreden, er hat tatsächlich keine Erinnerung. Er war 13, als die Mutter ihn da versteckt hat. Und er hat wirklich keine Erinnerung, also an die 13 Jahre vorher. Und mir kommt es manchmal so vor, weil man bestimmte, also wer die Arbeiten von Federmann kennt, da kommen natürlich Motive immer wieder vor, die wir schon kennen. Ich habe immer den Eindruck, er nimmt jetzt wieder Anlauf und erzählt wieder irgendwas und hofft, dass er zufällig auf irgendwas stößt, so wie seine Reise zu dieser Farm wirklich nichts anderes erbracht hat, als dieser Kontakt mit diesem Handpflug, bei dem ihm plötzlich wieder irgendwas einfiel. Was dazu gehört, ist ja auch, dass er an einigen Stellen schreibt, dass er für seinen Vater, seine Mutter und seine Schwestern mitleben muss, dass er es kompensieren muss. Und gleichzeitig, was er mir im persönlichen Gespräch erzählt hat, dass er eben auch Zeit verloren hat. Also das ist also ein doppeltes Kompensieren. Und diese Hyperaktivität, die drückt sich auch in diesen Texten aus. Und das ist auch so eine extra Energie in diesem Experimentellen, zum Beispiel in Double or Nothing. Stimmt. Ein Zitat von Federmann: Meine Mutter gab mir einen Roman, sie gab mir noch einen Roman, sie gab mir Arbeit für mein ganzes Leben. Genau. Aber er wurde auch gefragt, also warum hat er dann so viel Erfolg in Deutschland? Also 25.000 Mal sein Alles oder Nichts verkauft, im Gegensatz zu 3.000 Exemplaren in Amerika. Und er sagt genau, dass er vermutet, dass er keine Schuldgefühle so schafft oder so. Wie erklärst du dir oder du dir diesen Erfolg? Erstens wird er einen guten Verleger haben. Da kommen wir dann auch noch. Ja, also das ist ein gutes Stichwort. Seine Freunde tun was für ihn oder so. Nein, aber ich glaube, ich hatte es ja eben auch schon so ein kleines bisschen eher umgekehrt gesagt, wieso wird er seine Sachen in den USA schwerer los? Das ist das... Er hat mal gesagt, und das geht dann auch wieder auf Beckett zurück, ein Leben ist kein Fünfakter. Also das kann man nicht in der Creative Writing Class oder weiß ich nicht, in der Hollywood-Dramaturgie, kann man das, dieses ganze Chaotische, wie wir erleben, wie wir was wahrnehmen, wie unser Bewusstsein funktioniert, das passt da nicht so toll in Raster. Das ist, die Genres sind da schon so ein bisschen besser verteilt, aufgeteilt. Also das ist schon mal der Grund, er ist ein europäischer Autor. Fetterman, es gibt so Fetterman-Wellen. Also im Augenblick ist die in Deutschland, das war so die Riesenwelle und dann ist es so ein bisschen ruhiger geworden, aber muss man dazu sagen, im Rundfunk gar nicht so, im Verlags, also Wesen vielleicht eher. Aber das freut ihn sehr. Seit 2 Jahren wird er endlich in Frankreich zur Kenntnis genommen. Das ist das erste Mal. Ja, jetzt ist er vollkommen ignoriert worden und jetzt ist er also wirklich... The Cream of the Day, in Italien auch. Also dieser Roman, Die Farm, ist ja auf Amerikanisch sowieso kommt geschrieben. Kommt aber demnächst in Frankreich raus. Kommt in Frankreich jetzt gerade raus, kommt in Italien raus und auch in Großbritannien. Also in Deutschland laufen Verhandlungen noch. Ich finde, er ist ein europäischer Autor geblieben und da freut er sich eigentlich auch sehr drüber. Weil du jetzt nochmal den Verlag ansprachst, Surkamp hat ihn... Der Finger ist in unterschiedlichen Verlagen auch. Faber und Faber war er auch. Genau, DTV. Ja. Der letzte Verleger ist Weidler. Und er springt, also wie er durch seine Themen und durch seine Genres springt, der ist ja auch Übersetzer und schreibt Lyrik, so springt er auch ein bisschen mit den Verlagen. Also ist, wie gesagt, freiwillig im Augenblick... Freiwillig oder unfreiwillig? Tja, gute Frage. sagen wir mal so, also es ist natürlich schwierig, da er scheinbar immer das gleiche Buch schreibt, also und der Norbert Schäffer hat es eben gesagt. Das hat man aber von Waldi auch nachgesagt. Richtig, und natürlich auch die Lektoren gehen, das muss man auch sagen, er ist schon also ein acquired taste, Fetterman, und die Lektoren gehen und machen plötzlich was völlig anderes, werden irgendwo, weiß ich nicht, Sportmanager, und dann liegt natürlich Fetterman da, und dann kommt jemand und sagt, wir publizieren das jetzt und er wartet auch nicht, bis sich vielleicht dann Surkamp nochmal sagt, oh ja, stimmt, nach 20 Jahren könnten wir ja auch nochmal Fetterman machen. Also das heißt, es ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, es sind so 2 Dinge. Also er ist ungeduldig, sehr ungeduldig, wie eben im Publikum gesagt wurde, weil er diesen aus einem Mitteilungsdrang auch so sehr hyperaktiv, sehr, sehr aktiv ist. Und wartet nicht. Und ich denke, das Radio tut auch einiges für ihn, weil bisher alle Romane von ihm bearbeitet wurden und zur Produktion kam. Es ist auch ein Medium, was ihm sehr entgegenkommt. Na ja. Denn er schreibt ja sehr mündlich immer, also innerer Monolog kann man gar nicht sagen, es ist also immer ein innerer Polylog. Es ist ja eine Ansammlung von Stimmen, die Geschichten erzählt und Bilder malt. Deswegen ist für ihn das Radio war auch die große Entdeckung. Das kann Norbert Schäffer dann sicher nochmal erzählen. Es kommt ihm als Medium sehr entgegen. Ja. Aber zu dem, was ihr eben sagtet, darüber habe ich auch mit ihm gesprochen, ist doch ganz einfach. Je länger du das Gleiche schreibst, desto häufiger solltest du den Verlag wechseln. Ja, hat er gesagt. Nee. Habe ich gesagt. Ich meine, vielleicht noch eine Sache. Man kennt Fetterman vor allen Dingen so als experimentellen Autor und schreibt ihn dann, ich will jetzt nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, aber letztlich habe ich irgendwo mit jemandem gesprochen, der im Verlagswesen arbeitet und der sagte, ja, diese Avantgarde und können wir damit noch was anfangen? Und dann fiel mir natürlich keine Antwort ein in dem Augenblick. Aber 2 Wochen später habe ich gedacht, im Prinzip ist das ja eigentlich wie Swift oder wie Stern, also 18. Jahrhundert. Auch natürlich ist bei Fetterman, und das nehmen ihm manchmal die Kulturbürger oder das Kulturestablishment auch ein bisschen übel, weil er auch immer sagt, Mensch, Kinder, es tut doch alle nicht so gelehrt. Also es ist, das gab es im angelsächsischen, in der angelsächsischen Tradition, vor allem in der irischen Tradition, wirklich schon seit, also eben im 18. Jahrhundert. Das sind auch seine, nicht nur Beckett, das sind wirklich auch seine Wurzeln. In einer Zeit, in der man einfach komisch schreibt und in der man sagt, ah, die falsche Gelahrtheit, die prangern wir jetzt mal an, indem wir zeigen, das geht alles ganz anders. Das lässt man sich auch nicht so gerne sagen. Ich wollte nur anschließen, schreibt keine Charaktere, sagt Federmann, er schreibt Stimmen. Kannst du da was zu sagen? Also, dass du es eher als Stimmen nimmst, als Charaktere. Also ist das von der Figurenführung anders für dich als andere Texte? Nee. Federmann schreibt weder Charaktere noch eine Stimme. Die Stimme im Schrank ist ein Text in Kleinbuchstaben, ohne einen einzigen Punkt, ohne ein einziges Komma, ohne ein Semikolon. Man weiß nicht, wo, also man weiß nur, wo dieser Text beginnt und wo er 100 Seiten später endet. Dazwischen hat man 3 Wochen Arbeit, den irgendwie mal in satzähnliche Gebilde, also was könnte dazu noch gehören und so, das ist ihm völlig egal. Das ist ja das, was, was Origi eben meinte, diese Entdeckung des Radios, das war ja für ihn sozusagen, auf einmal hat man das verstanden, ja, indem man dazugehört hat. Da gab es nämlich Leute, die haben ihm einfach diese unglaublichen Gebilde da in Sequenzen oder in nachvollziehbare Einheiten zerlegt und dann Stimmen dazu. Deswegen ist es ja, das hier ist zum Beispiel jetzt eine Interpretation, eben von Gabi Hartl zu sagen, ich zerlege diesen Text in einen Federmann, der in einem Auto sitzt, auf dem Weg nach Montflacain, einen zweiten Federmann, der in einem Raum sitzt, in seinem Zimmer diese Geschichte da schreibt oder anwirft, und einen dritten Federmann, der fast wie ein Junge in der Damalszeit drinsteckt, dann in einen fünften Federmann, der diesen alten Lozy spielt, in einen sechsten Federmann, der diesen Onkel Maurice spielt, in einen siebten, der diesen Curé, diesen Priester spielt, und einen achten, der diesen Gestapo-Mann spielt und so weiter. Also das sind Interpretationen. Raymond, das kann man Raymond nicht fragen. Da sind genauso viele Stimmen drin, wie du rausliest. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also ich würde jetzt davon, felsenfest wäre ich davon überzeugt, dass es keine Interpretation ist, denn ich habe die so gehört. Ne? Also, und ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn Norbert Schäffer den Roman bekommen hätte. Der hätte vermutlich ganz andere Stimmen gehört. Aber das ist es, weswegen es einem, ich finde, relativ... Also deswegen kommt Federmann einem als Autor sehr entgegen, weil ich höre, die springen einen an, diese Stimmen. Und dann muss man sich nur noch überlegen, okay, welche nehmen wir jetzt aus dem unglaublich großen Angebot? Um das nur vielleicht gerade zu sagen, das ist dann eher so ein kleines bisschen eine Interpretation, dass man sich so sagt, so, was ist ihm jetzt wichtig an diesem Roman? Natürlich spielt es größtenteils auf der Farm. Es gibt natürlich auch andere Rückblenden, die... erfundene Rückblenden sind. Welche dieser Rückblenden nehme ich jetzt? Oder welche dieser Einschübe nehme ich? Das ist dann so ein bisschen einfach Auswahl. Aber wie gesagt, ich würde jetzt, das finde ich gerade sehr interessant, ich würde es jetzt fast ablehnen zu sagen, das war eine Interpretation, weil ich völlig davon überzeugt bin, so war es gemeint. Und ich glaube, das meinte Heike Tauch eben vielleicht auch. Es ist, das ist sehr schwer zu lesen, was der Federmann schreibt. Auch jetzt diese diskursiveren, längeren Romane, die nicht mehr so experimentell sind, die sind schwer zu lesen, weil die plötzlich denkt man, huch, das ist ja jetzt eine neue Szene, wo sind wir jetzt? Aber mit dem Augenblick, wo man es laut liest, wird das was ganz Konkretes. Also das sind schon in dem Sinne Stimmen, finde ich, die einen anspringen. Aber ich meinte mit dem Wort Interpretation das ganz neutral, also völlig wertfrei. Also ich wollte jetzt nicht auf die Hühneraugen treten, sondern wenn du diesen Text liest und es dich anspringt und dir so eindeutig, das ist doch eine Interpretation. Ja, ja, natürlich. Also, ich sage ja nur... Das ist ja gerade der Witz bei ihm, dass man es machen muss. Nein, aber der Witz ist natürlich, dass jeder, der es liest, völlig davon überzeugt ist, dass er jetzt den richtigen Fetterman liest. Das ist mir in Diskussionen schon immer wieder aufgefallen. Und das ist ja auch eine Leistung des Autors, klar. Heike Tauch war im Gespräch mit dem Regisseur Norbert Schäffer und der Übersetzerin und Bearbeiterin Gabi Hartl. Jetzt geht es im Programm von Deutschlandradio Kultur erst einmal weiter mit den Nachrichten und daran anschließend unser Konzert heute, Paul Dessau, Bertolt Brechts Deutsches Miserere. Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Köln auf 89,9.